strahlet jetzt die helle Sonne auf uns herab. Nun weichen Frost und Dampf und schwebe blauer Dünst umhin. Der Erde muset